Abschnitt 2 aus Erdensöhne von Stanisław Przybyszewski. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Malaria, Kapitel 2. Er ging durch die Stadtanlagen nach Hause. In der Ferne hörte er das Gerassel der Droschken. Warum fuhr er nicht mit ihnen zusammen? Ein tiefer Schmerz umgarnte seine Seele. Er fühlte sich unendlich einsam, verwaist, durch ein stiefväterliches Schicksal aus dem Hause vertrieben, weit in die ferne Welt hinaus. Lacht, lacht! Der Wind pfeift, saust auf den schmutzigen, halb verfaulten Stoppelfeldern, der Regen zerpeitscht ihm das Gesicht und die elenden Lumpen sind völlig durchnässt. Der Regen berieselt seinen Körper, dringt ein in jede Pore seines Körpers. Am Wege gespenstische, nackte Weidenbäume. Und er geht durch die Brachfelder und durch Distelgebüsch. Die Dornen zerreißen ihm die Hände, die Füße versinken in weicher, lehmiger Erde. Ab und zu fällt er in einen tiefen Graben. Dann wieder fällt er über eine Feldfurche. Aber er geht und geht. Wohin denn? Er sah sich verwundert ringsherum. Mein Gott, das ist doch Frühling, Frühling, jetzt! An den Bäumen sprosten die Blätter, die milde, weiche Aprilluft umkoste sein Gesicht mit pflaumenweichen Daunen. Etwas unsagbar Stilles ruhte über dieser herrlichen Kastanienallee. Ein Ton von einer hoffnungslosen Sehnsucht, etwas, das in sich so verschlossen war, dass nichts imstande wäre, diese heilige, schweigende Abendmesse zu unterbrechen. Ein Etwas, das man nicht einmal ausflüstern könnte. Höchstens ausdrücken in der geheimnisvollen, tief verborgenen und tief innersten Sprache, in der Musik. Er setzte sich in tiefem Nachdenken auf eine Bank. Frühling, Frühling, flüsterte er. Und weit und breit betteten sich vor seinen Augen seine heimatlichen Schollen. Juche, schon aufgeblüht sind die Rapsfelder mit ihren wohlriechenden Blüten. Ein unendlich weit und breit ausgestreckter Teppich der jungen grünen Saat bedeckt die Erde. Maistolz erblühen die Pappeln in silbernem Glanz. Die Wiesen sind durchwebt von dem Gold der Ranunkeln und an das hoch aufsprießende Gras schmiegen sich fromme Anemonen an. Plötzlich empfand er furchtbare Sehnsucht nach seinem Vaterhause. Jetzt möchte er dort sein, dort hausen und gehen die Felder entlang und all diesen Zauber in sich einatmen. Aber wozu, sprach er in seiner Seele, überall Schmerz, Schmerz und Elend und das Elend, das auf den Kreuzwegen kauert. Aber immer noch konnte er sich nicht von der Vision seiner heimatlichen Scholle losreißen. Wenn in tiefen, dunklen Nächten die Silberpappeln an den Wegen wie Gespenster in weiße Laken gehüllt den Menschen schrecken, wenn aus dem Goplosee, dem polnischen Meere, die Wassernebel aufsteigen und sich in Schwaden gleißend über die Wiesen gießen und aus den Hütten der Torfarbeiter sich durch das Meer dieses Mondlichtglanzes die armen, kranken Fensterlichterchen mühselig durchkämpfen. Er sprang auf und ging schnell nach Hause. Plötzlich wurde es ihm klar. Die heimatliche Erde, ja, ja, aus ihrem kotigen, lehmigen Boden, aus ihren schleimigen Torfgräben hat er das Gift gesogen, welches ihm jedes Gefühl zerfrisst und alles, ja, alles in Schmerzensqual verwandelt. Er dachte nach. Hat er sie jemals geliebt? Will er sich betrügen? Warum will er seine eigene Seele betrügen, belügen? Wie konnte dieser eitle Pfau mein Herz umstricken? Eitelkeit hat sie gebunden, mit eisernen Fesseln an die Kinder gekettet. Ja, ja, er war berühmt. Sie hatte den Reiz einer Frau, die von der Hand eines Mannes zum anderen geht. Und dies vermehrte die geheimnisvolle Stimmung, hinter welcher sich leider nicht das geringste Geheimnis verbarg, denn ihre Seele war eitel, flach und voll Eigendünkel. Le bon nonchalant. O Seele, meine Seele, warum hast du mich so betrogen? Und so folgten einige Jahre wüster Quälerei und einige Jahre boshafter Anstrengung, sich gegenseitig neue Qualen auszusuchen und sich wieder raffinierter zu nadeln, um sich zu sticheln. Oh, darin waren sie unübertroffen. Und wie leicht schieden sie voneinander. Er sah sie vor sich, wie sie mit feindlichem, frechem Blick ihn maß. Jetzt weiß ich's, dass sie mich nie geliebt haben. Ich erlöse sie von dem schweren Joch unserer Ehe. Und er kalt und ruhig. Gnädige Frau, spielen Sie doch keine Komödie. Anfangs glaubte ich, dass Sie es mit bewusstem Stolz getan haben, aber Sie sind feig wie die armseligste Wäscherin. Sie haben Ehebruch getrieben, all right. Aber sich vor sich selbst entschuldigen zu wollen, es ist Scham und Schande. Sie sind brutal. Warum? Vielleicht bin ich auch brutal. Das eine nehme ich Ihnen übel, dass Sie einen solchen Rotzbengel zum Geliebten gewählt haben. Sie haben recht, ich habe Sie tatsächlich nie geliebt. Ich würde vollkommen einverstanden sein, wenn Sie sich einen meinesgleichen zum Geliebten wählen würden. Aber dass Sie, die ich einstens meine Frau genannt habe, auf den groben, dummen Leim eines dummen Rotzbengels eingehen, das habe ich nicht erwartet. Sie schlug die Tür zu. So sind sie auseinandergegangen. Jetzt fühlte er sein Haus rein und gut. Plötzlich nur die Kinder, diese armen Weißen. Er ging auf und ab und schämte sich vor sich selbst. Was zum Donnerwetter, du wirst nicht zwei Kinder erziehen können. Du willst dich durchaus in die Trauertoga einhüllen, wenn du weißt, dass dies sogenannte Unglück für dich ein Glück ist. Oh, wie die Seele verlogen und boshaft ist! Sie war doch für ihn nur Qual und Schmerz. Endlich hat er sich erlöst, und nun wollte er die Rolle eines verratenen Ehemanns schauspielern. Oh nein, nein, Gott sei Dank, dass ich mich nicht betrügen und belügen ließ. Endlich bin ich erlöst. Oh, dieses herrliche Gefühl der Erlösung! Er legte sich auf das Sofa und ließ seine trägen Augen müde an den Wänden herumschweifen. Ringsherum hingen seltene Aquaforten von Goya, welche die wüstesten Hexen-Sabbatszenen darstellten. Dort eine höllische, satanische Prozession, ein ineinander gewickeltes Chaos von Menschen, ineinandergewachsen in wüster Schamlosigkeit. Die Weiber in frecher Nacktheit, mit zerzaustem Haar, in furchtbarer Epilepsie, in unmenschlichen Kontorsionen der Glieder. Die Gesichter verunstaltet in ein wildes Wirren des bestialischen Lachens, Stöhnens, ein Orkan von Schreien. Die Bestie Menschen raste zügellos. Der höllische Geschlechtstrieb bohrte sich in das Verlangen des loheißen Blutes. Die Unzucht und der Wahnsinn stacheln die ganze Menge, stacheln die Menschen bis zum äußersten Delirium, Schmerz. Dort wieder der allmächtige Herr der Erde, der Vater der Bettler, der Elenden, der Verzweifelten, der Suchenden, der Vater jener, die da sündigen, die verzweifeln und sich aufbäumen, sitzt in furchtbarer Majestät auf einem riesenhaften Felsblock, grässlich, ungeheuerlich. Und zu seinen Füßen, in tiefster, schreckerfüllter Andacht, kauert eine große Menschenmenge. Seine unzählbare Parochie, die seinen Befehlen blindlings folgt. Er sitzt stolz in seiner hehren Majestät, weil er der einzige Herrscher über der Erde ist. Er beherrscht das Gehirn des Menschen und das ungeheure Reich des menschlichen Gedankens, der immer wieder von Neuem die alten Werte und die alten Tafeln umstürzt. Er allein weckt in dem Menschen die Neugierde, um dunkle Rätsel zu lösen und in Sachen, welche dem Menschengehirn nicht gegeben sind, einzudringen. Er allein deutet die verborgen ruhende Nacht. Er gibt den Mut, das Glück tausender von Menschen zu zerstören, um ein neues Glück auf den Trümmern vernichteter Erden aufzubauen. Er ruft im Herzen die verbrecherische Macht hervor, die in dem wutheißen Verlangen, neue Daseinsbedingungen zu schaffen, die Erde durchglüht, die weitesten Fernen aneinander rückt, die Himmelsweite zur Erde herabzieht, die Erdenreiche durcheinander schüttelt wie die Würfel in einem Würfelbecher. Er, der gewaltige Machthaber über diesem Erdensein, verfolgt, verdammt. Er, den man auszuroden versuchte, wächst hoch hinauf in den Himmel, in die Gewaltstätte dessen, der ihn hinabgeworfen hat. Mächtiger und mächtiger schlägt er an die Himmelstore, und er, der immer besiegt wird, bleibt immer Sieger. und sein Name ist Schmerz und Qual. Schmerz und Qual ist das Leben, und sein Name ist das Böse, denn jeglicher Schmerz gebiert das Böse, und seine Wurzeln stecken in dem Urelemente des Bösen. Und plötzlich sah er den Satan, wie er die ganze Welt umkreiste, wie er sie mit seinen Krallen umfasste, wie er sie vergiftete, wie er eindrang in die Paläste der Reichen und in die Hütten der Armen, welche Karnevalsquadrillen er in der Kirche feierte, wie er in Gerichtssälen hohnlachend den Richtern ins Gesicht spie, wie er alle Verhältnisse löste, Hass, Zank und Zorn unter die Menschen säte. Denn sein Name ist eine ewige Umwandlung, Ebbe und Flut, ewige Zerstörung und ewige Wiedergeburt. Herr, erbarme dich unser, sei uns gnädig, o Herr, von allem Übel, von aller Sünde, von deinem Zorne, von einem jähen und unversehenen Tode, von den Nachstellungen des Teufels, der hinterlistig mein Haus umschleicht. Erlöse uns, o Herr. Tscherkaski ging im Zimmer lange auf und ab. Die Gedanken zogen träge und schwer durch sein Hirn, wie bleierne Schwaden zerrissener Wolken. Ab und zu blieb er stehen, setzte sich wieder hin. Dann spielte er gedankenlos mit verschiedenen Gegenständen, bis endlich seine Augen lange auf einer Marmorgruppe ruhen blieben, die ihm sein Freund, ein Bildhauer, geschenkt hatte. Ein sitzender Mann und auf seinen Knien die Geliebte. Mit ihren Armen hat sie seinen Hals umflochten. Er drückt sie mit ganzer Kraft an seine Brust. Das ganze All ist vor seinen Augen entschwunden. Nichts ist da außer ihnen. Sie haben das Empfinden der Zeit und des Raumes verloren. Sie wandeln die Pfade der Ewigkeit und sind eine Welt für sich. Er wurde traurig, trauriger und immer trauriger. Die Liebe, die Liebe. Das war seine ewige Sehnsucht, sein ewiges Verlangen. Warum war er niemals geliebt? Warum konnte er niemals geliebt werden? Und vielleicht kann der Schaffende niemals durch ein Weib geliebt werden. Eigentlich ist er doch nur ein metaphysisches Wesen und der Mensch in ihm, der da verlangt, der da menschlich fühlt, das Glück sucht, ist nur etwas Zufälliges, eine Akzidenz. Und in seinen Gedanken durchwälzte sich das elende Leben des Schaffenden. Eine ungeheuerliche Kette von Unglück, Enttäuschungen und des Elends. Es kam ihm vor, als ob die Satans Natur alle seine Kräfte vergeuden wollte, um dem Elenden nichts in dieser Welt zu ersparen, als ob er sich selbst in seiner satanischen Wut überjagen wollte, als ob er auf den Höllenhengste säße, um alles zu zerstören, zu zertrümmern. Die einzige Quelle der Schöpfung ist der Schmerz. Jetzt waren die da auf einem verrufenen Fort, elende Bettler, die sich für einen Augenblick betäuben wollen, um morgen noch tiefer und schmerzhafter die eklige Qual des Lebens zu empfinden. Als Verruchte und Geächtete sind sie geboren. Sie kommen zur Welt, elend und Not schauen grinsend in ihre verwunderte Augen. Nachher ein wilder Lebenskampf in elenden, feuchten Kellerwohnungen, in Hunger, Kot und Erniedrigung. Aber sie gehen aufs Messer. Und das Satans Schicksal, der unzertrennliche Begleiter, stellt immerwährend Fallen. Sie stürzen nieder, richten sich wieder empor und wiederum stürzen sie in die verräterischen Fallen. Sie schreiten und schreiten auf dem qualvollen Pfade und die verfluchten Satans Irrlichter führen sie auf die tiefsten Sümpfe. Denn so wollte es ihr Schicksal, dass sie aus ihrem Blut, ihrem Schmerz und ihrer Qual, aus dem Kot und dem Morast des Lebens ein neues, frühlingsfrohes Märchenreich zum Dasein rufen. Denn das ist ihr Schicksal, dass sie aus dem Lebenskot goldene Fäden spinnen und den Lebensunrat mit den kostbaren Teppichen zudecken müssen. Jetzt sind sie schon da. Morgen, mein lieber Tscharski, von den armseligen 30 Mark nicht einen Pfennig. Aber für heute wenigstens wirst du deinen Schmerz ersticken und für einige Stunden die Qual deines Herzens erwürgen. Und morgen wieder der Kummer, die Not, das Leid und wieder die vier nackten Wände. Oh, das ist gut, das ist sehr gut, denn so wollte es ein Satans Schicksal, dass du heute alle Lebensbedingungen vernichtest, dass du dich darin erschöpfst, um alle Brücken hinter dir zu verbrennen. Warum? Um schaffen zu können. Und diese Handvoll von Verkommenen, Verbannten und Geächteten, und diese Handvoll von Menschen, die die Sesamgrube auffindet, die da ihr Herz in Stücke zerreißt, in der wilden Jagd und Hetze nach der geheimnisvollen Tiefe der Gedanken und der Gefühle des Menschen. Diese Geächteten und Verfolgten, die ihre Brüder in Christo erst lehren müssen, die da neue Pfade ausstampfen, die sich durch das tiefste Dickicht durchkämpfen, die in dem tiefsten und schwärzesten Urwald die Äste brechen, um der Menschheit den Weg zu weisen, wo die Sonne ist, die endlich über der Menschheit aufsteigen soll. Licht, Licht! In der finsteren Dämmerung sah man die Umrisse des wundervollen Tuchhauses und die köstlichen Linien der Marienkirche. Eine große, heilige Kunst, die nur mit dem Finger des Heiligen Geistes gesalbte Menschen schaffen konnte. Und es sah wirklich aus wie das gottreiche Weiß der Pfingsttage, und es sah aus wie das wunderreiche Gebet der zu Füßen der Gottesmutter kauernden Erdenmenschen. Er stand am Fenster und schaute, bis es immer heller wurde und das violette Licht die Frührotmesse zu singen begann. Und jetzt, in dem Frühlicht, sah er die ganze Stadt, die traurige Königsburg, so in sich verträumt, hehr und finster, wie ein Mensch, für den das ganze Leben gebrochen ist. Dann wieder sah er die heilige Kreuzkirche kauernd an der heiligen Erde in stiller Andacht und Buße, wie ein Mensch, der für seine Sünden zu Kreuze liegt. Diese wundervolle Kirche, diese Victoria Regia aller Kirchen, Victoria Regia, die in stiller Sommernacht aufblüht und verwundert sieht, wie ihre Blätter wachsen und wachsen, wie sie sich auftut und aus ihrem Kelchschoß plötzlich die mystische Blüte aufschießt. Und dann die heilige Katharina-Kirche, langgestreckt über die Erde wie eine Eiche, die durch einen furchtbaren Orkan aus der Erde gerissen wurde. Und vor seinen Augen tauchte auf in dem Frühlicht die Fronleichnamskirche wie ein hartes, unerbittliches, unversöhnliches Tor, vor dem ein Engel mit flammendem Schwerte zu stehen scheint. Die Falken seiner Gedanken umliefen diese weiße Stadt, diese unermessliche Schatzkammer einer großmächtigen Pracht der Vergangenheit. Jetzt macht sich hier die Borniertheit der Krämer und der Kaufleute breit und saugt aus den Menschen mit gierigen Polypenarmen den Adel und den Stolz aus. Über den Gehirnen lagert die ewige Dummheit der Professorenweisheit, und ringsherum fließt die Weichsel langsam, träge. Sie hat Muße, sie hat keine Eile, sie fließt und fließt und faucht das Gift der Malaria über diese wundervolle Königsstadt. Überall Elend und Malaria, Malaria im Blut und im Gewebe des elenden Lumpenvolkes und all dieser Bettler, Malaria in dem Gehirn und den Nerven alter Neurastheniker, die sich einst in Schwärmen an ihn herandrängten, Malaria in den Herzen der hypokritischen, zuchtlosen Bourgeoisie mit der kleinen, unzüchtigen Seele. Es kam ihm vor, dass die ganze Stadt von dieser Satanskrankheit angesteckt war. Er sah sie in den Augen des Universitätsprofessors, der da mit vollkommener Ruhe, im tiefen Ernst die These entwickelte, wer das Schwein auf den Markt zieht, das Seil oder der Mensch. Er sah sie in dem fahlen Gesicht des Priesters, des Mitgenossen und des Mitschuldigen eines Grafen, der wegen Unzucht beschuldigt war. Malaria vernichtete ganze Geschlechter derer, die ausgleisten und vom Leben enterbt wurden. Er lachte traurig auf. Malaria, Malaria, und an ihm fraß das Gift dieser Krankheit, die Hände sanken und dieses furchtbare Herzbeben. Satan umkreiste diese Stadt. Der Freund stellte dem Freunde den Fuß, gab dem öffentlichen Gelächter seine intimsten Lebensgeheimnisse preis, wühlte in seiner Seele mit schmutziger Hand. Die Frauen ergaben sich der gröbsten Unzucht in den Studentenstuben, in den Wohnungen der Zeitungsreporter. Überall Falschheit, Neid, Verkäuflichkeit, Hypokrisie und das furchtbarste aller Verbrechen, eine furchtbare, entsetzliche Dummheit, die in dieser Stadt ihre Zelte aufgeschlagen hat. Er dachte an den ersten Tag, als er aus der Fremde in die Heimat zurückkehrte. Wie heiß schlug sein Herz, welche uferlose Liebe brandete in seinem Herzen. In jedem Schusterjungen sah er seinen innigsten Freund, in jedem Droschkenkutscher seinen Bruder. Aber er merkte nicht, auf der Schwelle dieser heiligen Königsburg begrüßte ihn ein Narr. Ein junger Mann trat an ihn heran und starrte ihn an mit idiotischen Blicken. »Sie sind unser Stolz, die Quelle eines unerschöpflichen Ruhmes unserer Nation.« »Aber mein Herr, was wollen Sie?« »Ganz übertriebene Bescheidenheit, die nur einem Genie zu eigen ist.« »Schwatzen Sie keine Dummheiten, reichen Sie mir die Hand und setzen Sie sich hierhin.« »Herr, ich bin nicht wert, als Kalb dieses Leder geliefert zu haben, aus dem Ihre Schuhe gefertigt sind, und ich sollte mich erdreisten, Ihnen die Hand zu reichen?« Er lachte hell auf. Glocken sollten dröhnen bei seinem Einzug in die Heimatstadt. »Und was ist jetzt von ihm geblieben?« »Eine lächerliche Karikatur seines Stils, ein paar lächerliche Verrenkungen seines lächerlichsten Gedanken, ein paar Schlagworte, die lebendig aus seiner Schöpfung gerissen wurden und ihn fortwährend mit Narrenschellen verfolgten. Und sein Wort, das er mit so unendlicher Mühe schaffte, hörte sich jetzt an wie das maniakalische Plappern eines Säufers. Plötzlich empfand er Scham. Er fühlte sich ungerecht. Er sah um sich so viele, die er liebte und verehrte. Mit tiefer Liebe blieben seine Gedanken ruhen über den Einsamen und so Starken, die mit Verachtung der Menge gegenüber und mit ehrfürchtiger Gottesliebe für die Kunst neue Pfade betraten. Ja, er war wirklich ungerecht. Mit tiefster Dankbarkeit dachte er an die Stunden, an die Nächte, die er mit ihnen verbracht hat, an diese herzliche, fast kindliche Freude, die er mit ihnen durchlebte. Und dann das Übermaß der Seligkeit, den Mitmenschen hilfreich entgegenzueilen. Ja, ja, das war eine falsche Abrechnung. Und er durchlebte fast jeden Tag, Tag für Tag in ihren Werkstätten, in ihren Arbeitszimmern. Tag für Tag, da sie sich in seinen Salon versammelten, und Tag für Tag, da sie sich alle versammelten in dem Gastzimmer zum nonchalanten Pfauen. He, he, he, ein Mensch, der einen solchen Pfauen zur Frau hat, sollte eigentlich keine Freunde haben. Das sollte er nicht. Hinter sich hörte er ein langes, spöttisches Lachen. Ja, ja, wie fühlte er sich lächerlich, erniedrigt, entwürdigt. Anders sollte er es machen, ganz so wie jener Graf. Ja, ja, wie jener Graf, der seine Frau auf frischer Tat ertappt. Er sieht das vor Schreck versteinerte Paar an. Er lächelte. Oh, wie er lächelte! Er selbst ist ein wenig beschämt, vielleicht ein wenig in seiner Würde herabgesetzt. Aber nein, durchaus nicht. In dieses süße Lächeln legte er das Gift der tiefsten Verachtung. Den jungen Herrn sieht er gar nicht an, und das ist der Höhepunkt der Verachtung, das ist Verachtung, die in den Himmel hinaufgeschraubt ist. Das ist das Himalaya der Verachtung. Ich anstelle dieses jungen Herrn würde aufspringen, mit beiden Händen ihn erwürgen, den Hals umdrehen. Diese Schande würde ich nicht überleben können. Und der Graf sagt mit einer feinen, lächelnden, wie feinster Samt im Glanz der Mittagsstunde lächelnden Stimme. Denke nur, mein Liebchen, wie unvorsichtig du bist. Bei solchen Dingen schließt man doch wenigstens die Tür zu. Wer hätte sich denken können, dass du solch heißwallendes Blut hast und vergisst, die einfachen Vorsichtsmaßregeln zu treffen? Denke nur, was das für einen Skandal gäbe, wenn zufällig ein Fremder hier hereinkäme. Und mit leichtem Schritt ging er zur Tür des Schlafzimmers hinaus. Wundervoll! 2 Wochen später fand man ihn mit zerschmettertem Schädel im Abgrunde. Er fiel nämlich vom Gipfel des Mont Blanc. Und jedermann wusste, dass er ein leidenschaftlicher Tourist war. Mein Gott, was ist hier wahr? Der Graf hatte seine Gattin sehr geliebt. Sie machte ihm weiß, dass sie ihn auch liebe. Er glaubte heuchelnd an ihre Worte und sah ganz ruhig lächelnd zu, wie sie mit einem jungen Leutnant einen Roman angebändelt hatte. Denn wenn ein Weib liebt, dann gibt es für sie keinen anderen Mann. Und wenn ihre Liebe schwächer wird, dann ist diese Liebe nichts wert. Und das Ehrlichste ist, dass ein Weib sagen kann, ich liebe dich nicht mehr. Alright? Wie soll man sich dem gegenüber verhalten? Was soll man mit einem Narren machen? Nichts. Der Narr, dieser Glückhahn. Denn im Vergleich mit mir ist jeder Mensch ein Qualkeduno. Selbst ein solcher Narr verführt nicht eine Frau. Übrigens gibt es nicht einen Mann, der imstande wäre, eine Frau zu verführen. Das ist Blödsinn, das ist eine infernale Orgie von Dummheit. Der Mann macht niemals den ersten Schritt. Das berühmte persische Auge macht zuerst die Frau. Übrigens ist das auch Blödsinn. Der Mann sei in seiner Geschlechtswut ein Hund und ein Schwein. Aber lassen wir diese metaphysischen Spekulationen zur Sache. Was soll er also machen mit dem Bengel, der von seiner Frau umgarnt wurde und der übrigens die Kosten der Scham und der Erniedrigung trägt? Höchstens könnte er sagen, hinaus, du läufischer Köter. Aber wozu dies, warum sich diese lächerliche Komödie verderben? Abwarten, abwarten. Und der Herr Graf wartete. Der Leutnant nähert sich dem Grafen fortwährend mit den freundlichsten und untertänigsten Absichten. Seine Freundschaft ist grenzenlos. Es gibt nichts, was er für den Grafen nicht tun würde. Der Graf wäre furchtbar dumm, wenn er eine solch schöne Komödie zerstören wollte. Er ist dem Leutnant gegenüber übertrieben freundlich, wie nie zuvor. Seine Frau ist milde, gut und schmiegt sich fortwährend an ihn an. Und der Herr Graf behauptet mit samtenem Lächeln, dass er vorher nie so glücklich war. Einmal hat er nur seine Gemahlin mit dem Leutnant in köstlicher Verwirrung angetroffen und er konnte sich nicht verzeihen, dass er so unvorsichtig war und den Vorsprung vor der Reifezeit gesehen hatte. Herr Graf hat alles gesehen. Er wusste alles. Er wunderte sich nur, in welchen Pfuhl von Niedertracht ein Mann sinken kann, der ein Weib liebt. Mit Hindernissen. Tscherkassky gähnte. Es war früher Morgen. Er schaute durch das Zimmer. Merkwürdig. Der Markt und die Marienkirche und die Kirche der heiligen Barbara und der einsame, verwaiste Turm des Rathauses. Das alles verschwand vor seinen Augen. Es blieb nur eine endlose Wüste über ihm. Die Himmelsweite. Längst waren alle Sterne erloschen. Das Himmelsweiß wie die Dorfstraße während der Pfingsttage, die mit weißem Sand bestreut ist. Ja, ja, er sah den Himmel an. Seltsam. Jetzt sah er alle Sterne in ihrem wahnsinnigen Lauf. Ringsherum unbekannte Welten. So wie alles von Neuem anfängt, werde ich vor euch mit einer Wünschelrute stehen, sagte irgendein Pythagoreer. Und der arme, gewaltige Märtyrer seiner Gedanken, Nietzsche, hat dasselbe gedacht, als er von dem ewigen Ring der Wiederkunft träumte. Und was nun? Die Entwicklung der Welten bildet einen Ring. Das Leben jeglichen Seins läuft nicht zu irgendeinem Ende, sondern zu seinem Anfang. Auf dem Markte fuhren einige Bauernwagen aus der Umgegend auf. Die geschäftigen Hände der Bäuerinnen entnahmen den Marktwagen gefüllte Milchkannen, Butterziegeln und gefüllte Butterfässer. Also macht ihr klar, die Sonne und unsere Planeten waren anfangs unfassbare, riesige Herdfeuer von Gasen, deren Brennpunkt die Sonne war und deren Peripherie weit hinter dem Neptun sich ausdehnte. Und dieser Herdfeuer fing sich an zu dehnen, zu kreisen, zu wüten in unfassbarem Flug. Die Feuerringe sprangen ab, barsten, die gebersteten Stücke wurden zu wütenden Fäusten. Fäuste, wilde, dem allmächtigen Gott drohende Fäuste wurden zu Planeten. und der fürchterlichste unter ihnen, das ist das elende Erdental der Tränen. Unsere Erde mit dem elenden Gewirr, das vor einer unbekannten Macht kriecht und kraucht, das sich abquält und abmüht, man weiß nicht wozu und warum, um dann wieder froh und selig hoch aufzujauchzen, man weiß nicht wozu und warum. Diese Erde mit ihrer armseligsten Brut, die furchtbarste Klage gegen Gott, ha, ha, ha. Und es wird die Zeit kommen, da die Erdkörper, die um die Erde kreisen, altern werden, wenn irgendein kleiner Zufall den Planeten aus seiner Bahn heraussetzt. Dieser eine wird den Lauf der Planeten verwirren und vernichten. Die zentrifugale und zentripetale Kraft wird zur lächerlichen Theorie der Professoren einer physikalischen Wissenschaft. Aber plötzlich mit einem furchtbaren Erlöserschrei stürzen Tausende von bekannten und unbekannten Planeten in das höllische Feuer des Moloch-Sonne. Aus allen Fernen, aus allen Höhen stürzt sich, wirft sich, reißt sich alles los aus den gewohnten Bahnen in den Schoß dieser furchtbaren, ungeheuerlichen Mutter. Die Mutter stirbt. Hä, hä? Sie stirbt nicht, sie beginnt das Leben von neuem, entfacht neue Feuer und lodert in furchtbarer Lohe, und das ganze Sonnensystem wird von neuem zu einem schöpferischen, vorweltlichen Nebeldunst, Mutterschoß und Feuerherd des Lebens, und, ach, und der Ring der ewigen Wiederkunft fängt an von neuem zu kreisen. Was? So wie alles von neuem beginnt, werde auch ich zurückkehren, und werde auch sichtbar sein mit einem weißen Palmenzweig. Was bin ich eigentlich? Ich war, ich bin und ich werde in aller Ewigkeit sein. Millionenmal hat die Welt gehäutet und immer blieb sie dieselbe, die sie war. Millionenmal noch kehrt sie so wieder, wie sie war. Und ich war schon hier millionenmal und millionenmal werde ich zurückkehren zur Erde. Und kehre wieder in weit größerer und weit mehr bewusster Macht. Und dies alles, wofür meine Augen jetzt blind sind, werde ich, wenn ich nach Millionen Jahren wiederkomme, in nackter Pracht und Reinheit schauen. Gott, Natur, Schicksal, du schöpferische Kraft, sei gebenedeit. Wer bist du, diese furchtbare Kraft und Macht? Plötzlich empfand er grässlichen Schreck vor diesem kaum geahnten, kaum aus der weitesten Ferne empfundenen Echo der Stimme des allmächtigen Weltgeistes. Das Rollen der Wagen auf der Straße wurde unausstehlich. Sein Gehirn wurde ganz klar. Ja, ja, das war eine wundervolle Stunde der Ekstase, aber jetzt muss ich schlafen gehen. Oh mein Gott, wie bin ich müde! Er legte sich auf das Sofa hin, und es kam die weiße Stunde, die er so oft mit Hanga durchlebt hatte. Er legte sein Herz in ihre kleinen, weißen, so ungeheuer weichen Hände, und aus seinem Herzen riss sich los ein blutender Schrei der Sehnsucht und des Verlangens. Hanka, meine Hanka! Ende von Abschnitt 2.